Staganga! Jesus, hey, repeat, let's water! DJ Paul and Mac the Hay in Rotterdam, and all my Gabba brothers everywhere. I'm Zero Zeiss. Thank you.

bin ein Kind dieser Stadt. Hey, hey, hey, ich fahr so hoch auf der Leiter. Ja, dann will ich ab. Ja, dann will ich ab. We'll be right back. Santos on a ray. We'll be right back.